im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir hier im Radio erstmal alleine. Und ungefähr 8 Minuten nach 1 kommt dann das WDR Fernsehen dazu. Freitemennacht heute, nach der Themennacht gestern, heute eine Freitemennacht. Ihr könnt gerne anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer heißt Antonio und ist 43. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Antonio. Um was geht's? Also ich rufe an wegen dem Hooligan, der am Montag angerufen hat. Ja. Weil, wie ich den gehört habe, ist mir echt die Hutschnur geplatzt, wie ein Mensch so viel Dünnpfiff von sich geben kann. Ja, er war sehr krass drauf, ne? Ja, was heißt krass drauf? Also bei uns im Rheinland sagt man, das ist ein Schwadlapp. Ich muss dazu sagen, ich bin selber Ex-Hooligan. Ah. Und weiß, wovon ich rede, nur mit dem feinen Unterschied, ich habe den Ausstieg geschafft, weil ich halt was im Kopf habe und er halt nicht. Wie lange warst du Hooligan? Boah, also ich sag mal bis so Mitte 20. Mhm. Bei welchem Verein? Ich bin Fan von Borussia Mönchengladbach. Okay. Schon seitdem ich denken kann. Ja. Und ich habe da so mit 16, 17 angefangen. Wie bist du da reingeraten, Antonio? Über Freunde. Also ich hatte einen älteren Freunde, die halt älter waren wie ich. Ja. Dann bin ich mal mit denen hingefahren. Und ich habe halt ein Ventil gesucht, um meine Aggression rauszulassen. Und damals fand ich es halt cool, sich zu prügeln, weil das mit Gleichgesinnten passiert und ich niemanden verletze, sag ich mal, der das gar nicht will. Ne? Genau das Argument hat ja der Anrufer am Montag auch gebracht. Nämlich, man muss ja irgendwo seine Aggressionen raustragen können. Genau, nur ich habe das früher so gesehen, ich sehe es halt heute ganz anders, ne? Aber du hast dich dann auch gezielt mit anderen verabredet? Ja, nicht allein, also in Gruppen, ja, ja, vorm Spiel hat man sich am Stadion mit den gegnerischen Fans getroffen, dann hieß es so, wir treffen uns an Treffpunkt X, ja, halbe Stunde nach dem Spiel, dann hat man sich halt frühzeitig aus dem Stadion auf den Weg gemacht, damit die Polizei das halt nicht mitkriegt, ne? Und wenn wir Glück hatten, hat es geklappt, dann hat man sich 20 Minuten lang geprügelt, ne? Aber früher war es halt auch so, wenn jemand auf dem Boden liegt, gehst du drüber weg, weil wer auf dem Boden liegt, ist tot, also kämpferisch tot, sagt man, kann sich nicht wehren und dann tritt man da nicht noch rein. Das war so ein Ehrenkodex. Warst du mal schwer verletzt? Zum Glück nicht, nein. Hast du mal jemanden schwer verletzt? Ich denke nicht, nein. Aber du weißt es gar nicht genau. Nein, wissen tust du es nicht, weil wie gesagt, also mir ist es schon passiert, sage ich dir ganz ehrlich, ich bin in eine Faust gerannt, dann war ich auf dem Boden, irgendwann wirst du wieder klar im Kopf und stehst auf. Mhm. Und andersrum hast du auch schon Leute niedergestreckt. Du kümmerst dich nicht drum. Wenn du den ersten umgehauen hast, bist du weitergerannt. Bist du je in Konflikt mit der Polizei damals geraten? Ja, häufig. Also das ist auch der Grund, warum ich irgendwann meinen Ausstieg geschafft habe. Also ich bin so oft verhaftet worden, dadurch, dass ich halt auch jedes Heimspiel gefahren bin, ne? Mhm. Und jede Verhaftung hat natürlich eine Anzeige nach sich gezogen wegen Landfriedensbruch. Ja. Und aufgrund der Menge der Verhaftungen bin ich zu 2,5 Jahren Haft verurteilt worden. Und du warst doch im Knast. Ich habe die 2,5 Jahre voll abgesessen, ja, und habe dementsprechend halt auch, sage ich jetzt mal, auch aus heutiger Sicht das Glück gehabt, absetzen zu dürfen, damit ich anfange nachzudenken, was ich da überhaupt mache. Ah, interessant. Das heißt, im Knast bist du zur Besinnung gekommen, kann man so sagen. Ja, im Knast herrscht nun mal viel Langeweile, ne? Mhm. Das Erste, was anfängt zu rappeln, ist der Kopf. Was war denn so innerlich dann so der Hauptgedanke, der dich selbst überzeugt hat, dass das der falsche Weg ist? Also ich habe so die letzten 3 Monate eine Anti-Aggressions-Schulung damit gemacht. Ja. Und das hat mir eigentlich so den Klick gemacht, dass man Konflikte halt auch ohne Gewalt lösen kann. Mhm. Ne? Und ich habe das dann für mich so beschlossen, ich bin dann komplett aus meiner Stadt weggezogen von heute auf morgen, nachdem ich aus dem Knast raus war. Habe ja in einer Stadt neu angefangen, hatte dann das Glück, meine Ehefrau kennenzulernen. Ja. Und ja, und aus heutiger Sicht sehe ich das so, ich habe mittlerweile 3 Kinder. Ja. Ja. Und was er da sagt, dass seine Tochter ihm sagt, hallo Papa, viel Spaß. Also ich möchte meiner Frau nicht zumuten müssen, dass sie irgendwann meinen Kindern erklärt, warum ich nicht mehr wiederkomme, weil ich das gleiche Pech habe, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel der Schalker. Das Einzige, wo ich dem Hamburger recht gebe, dass der Schalker, der verletzt worden ist, eben halt schon auf eine gewisse Art und Weise sich drauf mit dem Gedanken schon mal auseinandergesetzt haben muss, dass sowas passieren kann. Erstmal Respekt, dass du das so geschafft hast und dass du auch so konsequent warst und bist dann aus deiner Stadt weggezogen. Denn ich könnte mir vorstellen, man macht ein Anti-Aggressionstraining im Knast, das ist ein geschützter Raum und dann geht man wieder raus, trifft die alten Freunde und im Nu und ganz kurzfristig ist man wieder in der alten Szene drin. Ja, genau, und das war immer doch meine Angst und deswegen bin ich direkt weg. Gab es denn noch Freunde, die irgendwie dennoch versucht haben, dich zu halten? Ja, die haben immer angerufen und gefragt, hey, was ist los mit dir, ne? Am Anfang noch, und da habe ich immer gesagt, lass mich mal in Ruhe, ich muss erstmal wieder draußen auf mein Leben klarkommen, ne? Und dann habe ich halt meinen Abgang geplant, sag ich mal. Ich habe auch keinem gesagt, wo ich hin bin. Ja. Ich habe dann ein neues Leben angefangen. Hast du deiner Partnerin den Wein... Meiner Partnerin habe ich direkt beim Kennenlernen reinen Wein eingeschenkt. Ja. Und immer, wenn ich in die Verlockung kam... In der Anfangszeit wieder zum Fußball zu fahren, dann hat die mir halt kräftig in den Arsch getreten und dann musste ich mich halt entscheiden, was wichtiger ist. Ne? Antonio, es geht so das Gerücht, dass in dieser Gewaltszene ganz illustre Menschen sind, beispielsweise auch Ärzte und Staatsanwälte, die sich da gegenseitig die Köpfe einschlagen. Also, kannst du das bestätigen? Das kann ich total bestätigen. Das ist also, das alles. Also ich sag mal so, bei uns zum Beispiel, wir hatten Staatsanwälte mit im Block stehen, ne? Polizisten, die frei hatten, haben sich mitgeprügelt. Also Das finde ich unfassbar. Die Leute riskieren ihre gesamte Karriere, ihr gesamtes Studium ist für die Katz, wenn die erwischt werden. Ja, aber die Leute führen halt ein Doppelleben, ne? Ja, führen ein Doppelleben, genau. Das ist halt denen ihr Ding, wa? Also in der Tat. Aber ich sag dir ganz ehrlich, dieses Hooligan-Sein, das geht durch sämtliche Schichten. Hm. Von ganz arm bis steinreich. Und alle machen es aus dem gleichen Motto, einfach, sag ich mal, die meisten aus Spaß an der Gewalt. Ich jetzt mittlerweile sagen kann, ich weiß nicht, warum da Spaß bei ist, jemandem das Gesicht einzuschlagen. Ja, das ist auch meine große Frage immer bei den Gesprächen. Wo ist da der Spaß? Wo ist da der Spaß? Also, wie gesagt, wie ich das gemacht habe, für mich war es echt einfach nur aber ein Ventil, um ihr habt euch doch dann außer bei diesen Schlägereien auch noch anderweitig getroffen. Was habt ihr gemacht? Ja, also, was hat man gemacht? Alkohol getrunken, gesoffen, geraucht, Partys gefeiert, klar. Ja. Also regelmäßig zu arbeiten gehen, aber halt am Wochenende ist Fußball. Wenn halt mal kein Fußball ist, dann hat man sich halt so getroffen, ne? Wie erklärst du dir, dass das nicht mehr in die Öffentlichkeit sickert, dass da eben auch Leute wie Polizisten, Ärzte, Staatsanwälte bei sind? Boah, da habe ich keine wirkliche Erklärung für. Ja. Kann ich dir ganz ehrlich nicht sagen. Es gibt halt viele, sag ich mal, die gar nicht die Eier haben, ne, im wahren Leben dazu zu stehen. Und ich sage immer so, wer A sagt, muss auch B sagen in seinem Leben. Ne? Absolut, sehe ich auch so. Antonio, ich danke dir sehr für deine Meinungsäußerung, nochmal sehr interessant. Und ich freue mich, dass du dich gemeldet hast. Nichts zu danken. Alles Gute. Okay. Tschüss, ciao. Tschüss. So, mein Lieben, der Vorspann im Fernsehen läuft. Es kann sich nur noch um wenige Sekunden handeln. Dann sind wir alle wieder hier schön versammelt, wie sich das gehört. Willkommen, ich sage willkommen auch den Fernsehzuschauern. Bitte um Entschuldigung, dass es nun doch wieder später geworden ist. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben hier schon ein Gespräch geführt im Radio. Jetzt sind wir alle zusammen und es kann weitergehen. Freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Hier ist Ralf und Ralf ist 50 Jahre alt. Guten Morgen, Ralf. Hallo. Hallo, Ralf. Hallo, Domian, grüß dich. Das ist ja klasse, dass ich bei dir durchkomme. Super. Ja. Um was geht's denn bei dir, Ralf? Du, eigentlich geht's um das Thema, was ihr gestern Abend hattet. Schmutzig. Ich habe mich einfach im Abend vertan und dachte, das sei heute in der Nacht von Donnerstag. Also, ja, egal. Egal. Ich habe gestern auch die Sendung nicht mitgekriegt, weiß also auch nicht, was da so gelaufen ist. Mhm. Mein Thema ist, ich schreibe schmutzige Gedichte und schmutzige Geschichten. Mhm. Also ich bin 50 Jahre alt, ich bin schwul, HIV-positiv, lebe seit 17 Jahren mit einem Freund zusammen. Mhm. Und wir führen so eine Beziehung, in der wir ziemlich heftigen Sex so machen. Also wir sind so, Fisten ist so unser Hauptfetisch, den wir haben. Mhm. So ein bisschen SM ist dabei und Ja, also wir vertreiben uns da ganz schön die Zeit. Ich bin auch schon sehr, sehr lange in dieser SM-Szene drin, seit ich 24 war. Aha, also ihr geht auch raus, ihr macht das nicht nur ihr beide alleine, sondern ihr geht raus mit anderen Leuten zusammen. Also wir holen uns aus dem Internet öfter mal einen Dreier mit dem Rausgehen, das haben wir früher gemacht, aber weißt du, das ist einfach mit den sexuell übertragbaren Krankheiten, die so unterwegs sind, mittlerweile ein bisschen zu gefährlich geworden. Du sagst du selbst, dass du HIV-positiv bist. Sagst du das immer deinen Sexualpartner? Ja, natürlich. Ich habe auch nur Sex mit HIV-Positiven, also niemals mit Negativen. Und deswegen ist auch ein anonymer Sex irgendwo im Keller oder sonst wo nicht gefragt. Also wenn, dann sowieso nur safe. Ne? Hast du gerade eine Sexualpraktik benannt, die ja schon sehr krass ist, nämlich das Fisten. Das Fisten, ja, ja. Das praktizierst du aktiv und passiv? Ja, sowohl als auch. Das heißt, für die, die es nicht wissen, die das Einführen der Hand, der Faust, des Unterarms in den After. Genau. Das ist natürlich für Leute, die damit nichts zu tun haben, das wahre Grauen, sich das überhaupt vorzustellen. Ja, das klingt auch hochdramatisch irgendwie. Und ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal dazu gesehen habe bei... Ja, da musste ich mich erinnern, ich komme vom Land wie so ein Tierarzt, ein Kubesser, und das war eigentlich mein Bild, das ich im Kopf hatte und das ich lange Zeit nicht rausgekriegt habe. Entschuldige, die ganz, ganz profane Frage, was ist so schön daran, einen Unterarm im Po zu haben? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Was ist so schön daran, um ohne Sauerstoffgeräte Mount Everest hochzuklettern? Ah, damit vergleichst du das. Ich weiß es nicht, ich kann, keine Ahnung. Ist das eine Form überhaupt noch, Ralf, der Sexualität oder ist das was anderes? Nee, das ist Sexualität, aber ganz dicke Sexualität, klar. Sexualität ist doch noch nicht nur da, um dich fortzupflanzen. Ne? Wenn du, nee, das ist natürlich klar, das ist mir völlig klar. Es hätte ja auch eine ganz andere Form der Körpererfahrung sein können, so meine ich das. Ja, ich meine, es ist sicher, also es ist eine Entgrenzung, ne, irgendwie. Also in dem Moment, wo du passiv gefistet wirst, da bist du halt sowas von in der Hand desjenigen, der das tut, dass da unheimlich viel Vertrauen einfach gefordert ist und unheimlich viel Einfühlungsvermögen und ein unheimlicher Zweiklang. Ne? Also das habe ich eigentlich bei anderen Praktiken in der Intensität nicht erlebt. Wobei man dazu sagen muss, das geht nicht ratzfatz von mir hier auf heute. Ne? Also das hat bei mir bestimmt 2 Jahre lang Training in Anführungszeichen gebraucht. Wenn du in der passiven Rolle bist, ja. Bist du dann auch noch so ganz profan, klassisch sexuell erregt? Ja. Hast du eine Erektion währenddessen? Wenn ich, ja klar, ja. Also nicht immer natürlich, aber auch, ne, klar. Wie lange dauert denn so ein Fist-Vorgang? Du, das ist völlig unterschiedlich. Das kann, also wir haben mal, ich glaube, er war mal eine Stunde in mir drin am Stück, ja, doch. Und ansonsten, weißt du, es ist eine unheimlich entspannte Sache. Wir haben hier zu Hause, haben wir einen Sling hängen, da legst du dich drauf, da bist du wunderbar entspannt, da legst du deine Beine hoch, man lässt sich Zeit vorher. Man macht natürlich auch meistens vorher noch anderen Geschlechtsverkehr, um in Anführungszeichen ein bisschen geweitet zu werden. Und das Ganze ist Ach, das macht man, man das man macht man vorher. Nicht, bitte? Das macht man vorher. Das macht man in der Regel vorher, ja. Also irgendwie so reinkommen, auf den Sling springen und anfangen mit Fisten, das ist es nicht so. Also man braucht einfach Zeit dafür. Ne? Außerdem bereitet man sich ja auch vor, man macht sich eine Analspülung und wir zelebrieren das auch immer so ein bisschen. Ne? Wir haben immer unseren festen Freitagabend, da machen wir das immer Freitags wird gefistet und vorher gibt es auch immer dasselbe Liebesessen, das nicht so schwer im Magen liegt. Ne? Was gibt's denn dazu? Essen. Da gibt es immer Penne mit Kalbfleisch. Verstehe. Kalbfleisch und Sahne. Wenn du der aktive Fister bist, was hast du davon? Ich muss gestehen, ich selber als aktiver Fister bin nicht so ein begeisterter Fister. Wenn ich jemanden fiste, dann tue ich das in der Regel eigentlich eher, um denen einen Gefallen zu tun, als um mich selber zu erregen. Mhm. Aber wenn ich mir beim Fisten meinen Freund angucke, wie der abgeht, wie seine Augen glühen, wie der... Das ist wirklich, also ich habe das selten bei Leuten erlebt, dass die dermaßen sich so an dem Gefühl erregen. Auch das ist ja für uns, die wir das nicht kennen, vollkommen unnachvollziehbar, ja, dass es schön sein soll. Also jeder, der eine Darmspiegelung schon mal gemacht hat, weiß ja, wie unangenehm das ist, wenn einem jemand da hinten irgendwas Größeres einführt. Was ist schön daran oder erotisch oder sexuell oder geil, eben dann sogar eine ganze Hand oder einen ganzen Arm zu spüren? Wie kann ich dir das erklären? Ja. Das ist wirklich schwierig. Ich liebe einfach dieses Gefühl, wie soll ich sagen, das klingt jetzt wirklich sehr brutal, aufgespießt zu sein, ne? Irgendwie. Das ist so, ach, man wird weit, man schwebt, man vergisst alles um sich rum, man ist eigentlich nur noch reduziert auf die hintere Körperöffnung und aber man hat nicht ein ähnliches Gefühl wie einen Orgasmus. Im durch das Fisten selber nicht, aber natürlich kannst du beim Fisten auch onanieren und dann hast du einen Orgasmus vom Allerfeinsten. Man fragt sich ja auch, ihr seid Kerle, vielleicht ist der eine oder andere sogar recht stattlich gebaut und hat ordentliche Pranken. Wie kriegt man überhaupt durch den Po eine ganze Faust durch? Ja, Übung macht den Meister. Ja, was geht, ja. Es ist ja auch, man muss das hinzusagen. Es wird natürlich mit ganz viel Gleitmittel gearbeitet, ne? Also wir nehmen da Crisco, das ist so ein amerikanisches Backfett, das gibt's in jedem amerikanischen Porno und in diversen Kaufhäusern zu kaufen. Und das ist eigentlich das klassische Fett zum Fisten. Nun muss man hinzusagen, dass diese Sexualpraktik auch mit erheblichen Risiken verbunden auf ist. Auf alle Fälle für unerfahrene Leute. Das ist nichts, was man mal so eben nebenher machen müsste. Wie gesagt, also ich habe mit einem Freund, mit dem ich lange Jahre befreundet war, der leider auch schon an AIDS verstorben ist, habe ich bestimmt anderthalb Jahre geübt und es ging und es ging und es ging nicht. Es ist auch so eine totale Kopfsache. Es besteht eben die Gefahr von leichten oder sogar stärkeren Darmverletzungen, die man eben nicht spürt, weil der Darm nicht schmerzempfindlich ist. Sagen wir mal so, also die erste Hürde ist natürlich durch die Öffnung reinzukommen. Und wenn da irgendetwas reißt oder so, das merkst du sofort. Das merkst du sofort, sowohl als Passiver als auch als Aktiver. Wenn innen was passiert, das ist eindeutig gefährlich, ne? Und man muss sich wirklich vorsehen und man sollte sich ganz arg überlegen, mit wem man das macht. Also ich kann da nur ganz arg vorwarnen, das mal eben so auszuprobieren, weil so geht das nicht. Ne? Trägt man währenddessen wirklich viele, viele Jahre lang. Mir selber ist noch nie etwas passiert. Trägt der Aktive währenddessen einen OP-Handschuh? Wenn man es safe macht, ja. Wir machen das, weil wir beide positiv sind. Wir machen das unsafe, da trägt man keinen. Ich meine nicht nur bezogen auf das Thema safe oder unsafe, weil die Hand dann glatter ist und es gibt keine Widerhaken, es gibt keine Fingernägel, die irgendetwas verletzen können. Also mein Mann geht immer freitags vormittags zur Maniküre, ne? Das sind keine Fingernägel, ne? Diese Praxis gibt es ja auch in heterosexuellen Kreisen. Da ist sie aber nicht so prominent oder aber da hört man das nicht so oft wie aus schwulen Kreisen. Wie erklärst du dir das? Du, ich habe keine Ahnung. Vielleicht sind die Schwulen insgesamt ein bisschen verdorben und vielleicht ein bisschen offener im Sexualleben als die Heteros. Also ich habe ja oft das Gefühl, dass Sachen, die in der schwulen Szene ein Trend sind, ein paar Jahre später dann auch so in die Hetero-Szene reinträufeln. Ne? Diese Sexualpraktik ist ja nun eine sehr alte Praktik, das wissen gar nicht viele Leute, die es seit Jahrtausenden gibt. Seit Jahrtausenden machen Menschen das, so abstoßend es für die meisten auch klingt, aber es ist eine sehr alte und eine alte Praktik, eine alte Sexualpraktik. Also ich habe auch schon gedacht, die alten Griechen sind sicher bestimmt auch schon auf die Idee gekommen, haben das mit frisch gepresstem Olivenöl gemacht. Irgendwie, ne? Also ich meine, wenn der Mensch Sex macht und das oft macht, dann überlegt er sich natürlich, was kann ich jetzt noch machen? Ne? Mhm. Und wenn ich mir so an gewisse griechische Vasenbilder erinnern oder an irgendwelche Tempel in Ägypten, wo riesengroße Penisse den Weg zum Tempel irgendwie begleiten, also dann sag ich mir doch, das ist eigentlich klar, dass die Leute schon immer gedacht haben, so wie kann ich mich erweitern, kann es noch geiler werden. Ja. Jetzt hast du gerade am Anfang des Gesprächs so harmlos angefangen, ich schreibe schmutzige Gedichte und jetzt sind wir beim Fisten gelandet. Bist du rangekommen, das Fisten. Ja, wir hatten nur gestern auch zum Thema schmutzig aufgerufen, auch zum Thema schmutzigen Sex. Und dies kann man schon darunter einordnen. Weil wobei ich sehe das überhaupt nicht als schmutzig. Ne? Also erstmal so von der Hygiene her ist es sowieso überhaupt nicht schmutzig. Ne? Und wenn du das selber dauernd machst und so, ist das sowas Normales, dass das irgendwie, dass ich das an für sich gar nicht so als schmutzig sehen würde. Aber du verstehst, dass die eher normalen Leute, wie ich auch, die das nicht kennen, da eher denken, das ist aber eines der heftigsten Dinge, die es so in der Sexualität gibt. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das für bei ganz vielen Leute der Megagrusel ist. Und ich jetzt ganz viele ganz arg schaut und denkt, wie kann man nur. Aber ich meine, weißt du, jeden Tierchen sein Pläsierchen. Und ja, natürlich. Das alte Lied, zum Einvernehmen ist das völlig in Ordnung. Noch eine Frage zu deinen Gedichten. Schreibst du die für dich selbst oder bist du Autor und publizierst auch? Also ich schreibe die für mich selber und habe angefangen, die im Internet zu publizieren. Also da habe ich eher mit meinen Geschichten angefangen. Also ich schreibe vor allem schwule Sexgeschichten, also richtig heftige Pornos. Ich habe mein Hauptwerk in Anführungszeichen hat mittlerweile 28 Teile und so um die 600 Seiten heißt ein als Maso-Schwein im Sklavennebel. Naja, und da schreibe ich halt viele Sachen, die mir einfallen, Sachen, die ich erlebt habe, die ich gehört habe oder ich bin auch einfach nur so rum, ne? Ich habe eine Geschichte geschrieben auf dem Zahnarztstuhl oder ich habe eine Geschichte geschrieben so über Hundesex, weißt du, so Hundesklavensex, wo ich selber überhaupt gar keine Erfahrung habe. Aber nicht mit den richtigen Hunden, sondern als nicht Spiel, als Rollenspiel. Sondern wo einer die Rolle des Hundes übernimmt. Ja. Ne? Gut, das war jetzt so ein kurzer Einblick noch in die literarische Ecke von Ralf. Dann danke ich dir, dass du uns davon erzählt hast. Wir haben sehr lange nicht über diese Praxis hier in dieser Sendung gesprochen. Vor vielen, vielen Jahren mal, aber nicht so sehr oft. Und diese Sexualität gehört eben auch zum Riesenfeld der Sexualität, wenn es auch nur ein kleines Mosaiksteinchen ist, aber es gehört auch dazu. Ich danke dir, dass du darüber erzählt hast und von dir erzählt hast. Ja, sehr, sehr gerne. Ich finde es toll, bei dir durchgekommen zu sein. Ich freue mich total darüber. Alles Gute, schöne Grüße an dich. Mach's gut. Tschüss. Ciao. 0800 220 50. Hier ist Roman, 26. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo. Roman, ich grüße dich herzlich. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe heute erfahren, dass ich Onkel werde. Und zwar, meine Schwester ist 15, genau seit Halbschwester. Oh. Und genau, sie ist schwanger in der 9. Woche. Und sie will das Kind auch bekommen? Ja, sie will es bekommen. Sie ist auch so ein richtiger Dickkopf und sie will es auch bekommen. Sie hat auch durchaus da, ja, ich sag mal, eine gefestigte Meinung, die man auch durchaus vertreten kann. Sie sagt halt, sie hat irgendwie auf dem Ultraschall hat einen Herzschlag vom Kind gesehen und sagt halt, sie kann das jetzt nicht mehr irgendwie abtreiben, ist keine Option für sie. Wie ist es denn dazu gekommen? Also wir wissen natürlich, wie es dazu gekommen ist, aber hat sie keine Ahnung von Verhütung? Doch, also sie hat einen Freund, sie ist in einer festen Beziehung, sind auch jetzt schon fast 2 Jahre zusammen. Mhm. Der Freund ist 19 und sie hat auch die Pille verschrieben bekommen. Mhm. Und natürlich habe ich dann auch, als sie mir das heute erzählt hat, habe ich auch erstmal nachgefragt, ne, wie du mich also auch fragst, wie kommt das überhaupt? Und ob sie vergessen hätte, die Pille zu nehmen und sie sagte halt, nein, das wäre sozusagen diese 0,1%, die dann bei der Wahrscheinlichkeit irgendwie übrig bleiben. Ne? So, jetzt bist du bist ja der Bruder und dann der Onkel in Spee. Wie haben eure Eltern darauf reagiert? Also sie ist halt, wie gesagt, nur meine Halbschwester, also dann mein Vater, unser gemeinsamer Vater, der ist, weiß Gott nicht, konservativ oder so, aber der ist halt dagegen. Sie ist eben erst 15, sie hat sowieso auch, was Schule angeht, hat sie Probleme. Sie ist so Schulflüchtling, wie man so sagt. Mhm. Und es ist einfach, also meinem Vater geht es momentan wirklich rundmiserabel. Sie lebt aber bei ihren Eltern, oder sind die Eltern getrennt? Die Eltern sind getrennt. Die Mutter meiner Schwester hat meine Schwester vor 3 Jahren verlassen. Ach so. Und zwar zusammen mit meiner anderen Schwester. Ach so, dann lebt die Schwester bei dem Vater. Genau, meine Schwester lebt bei meinem Vater. Ja. Und meine andere Schwester lebt bei der Mutter. Und zwar, die ist vor 3 Jahren nach Portugal abgehauen. Verworrene Familienverhältnisse. Aber richtig, eine richtige Patchwork, sag ich mal. Die müssen wir gar nicht so aufdröseln. Also der Papa ist eher gebremst. Mhm. Was heißt das jetzt? Hängt der Haussegen richtig schief? Es ist irgendwie so ein bisschen in Anführungsstrichen Grabenkrieg. Also dass man halt, es ist schon ein offener Dialog. Meinem Vater ist auch klar, wenn er jetzt irgendwie sofort irgendwie meine Schwester unter Druck setzt, dann geht gar nichts mehr, weil meine Schwester ist, also die will dann total ablocken. Mhm. Und es ist einfach jetzt die Situation, ich halt in der 9. Woche und ich höre so aus deiner Stimme höre ich raus von Anfang an, dass du das okay findest, dass sie das Kind bekommt. Habe ich das richtig gedeutet? Ja, also ich habe es auch, wie gesagt, erst heute erfahren. Ich habe da noch nicht so meine gefestigte Meinung zugebildet, aber ich meine, für mich als, ich wäre da eher so auf der Zuschauertribüne. Ich wohne nicht im selben Haushalt. Mhm. Und klar, für mich wäre es jetzt, wenn sie das Kind bekommen würde, würde ich auch wie mein Bestes geben, irgendwie da meinen Teil mein zu beizusteuern. Aber du bist eben nicht dabei, du hast den Alltag nicht mit zu bewältigen. Genau. Hat sie dich denn um deinen Rat gefragt? Ja, also sie hat mich heute, wir haben noch, mein anderer Bruder hat sie auch, wir haben uns heute eine Stunde über Skype, haben wir telefoniert, mhm, und wir haben uns halt so ein bisschen ausgetauscht. Ja, jetzt wirklich um Rat nicht gefragt, weil für sie steht das mehr oder weniger schon fest, dass sie das bekommen will. Und der Vater von dem Kind, was will der? Der ist auch happy, also von der Seite gibt es keine Probleme. Mhm. Nur ist sie 15, 15 ist nur wirklich sehr jung noch. Sie hat ja schulische Probleme, sagst du. Wie stellt sie sich, oder wie stellen die beiden sich denn die Zukunft vor? Wie soll das alles bewältigt werden? Ein Kind ist ja eine hohe Verantwortung, ist mit viel Arbeit verbunden und so weiter, Kosten verbunden. Ja, sicherlich. Also das sind auch so Fragen, die ich irgendwie jetzt für die nächsten Gespräche irgendwie auf Lager hätte. Aber die konnte ich ja heute noch nicht stellen. Ich glaube auch, die haben sich da noch gar keinen Überblick darüber verschafft, was das alles bedeutet. Mhm. Die hat irgendwie abstrakt hat sie schon so Gedanken darüber, wie das dann wäre. Und ich habe ja auch gesagt, so dein Leben, wie du es jetzt irgendwie kennst, in der Art und Weise, das kannst du nicht mehr so weiterführen. Das ist vorbei. Das ist vorbei, genau. Habe ich auch ganz klar gesagt. Sie wohnt bei dem Vater. Hat der Vater mittlerweile eine neue Lebensgefährtin? Ja. Ja, also wiederum, was sagt die? Das ist ja auch wichtig, weil sie wird ja wahrscheinlich da wohnen bleiben erstmal. Nee, die neue Lebensgefährtin, die kommt aus Holland. Also das ist von der Wohnverhältnis her ist kein Problem. Ach so, verstehe, okay. Der hat aber wiederum auch einen guten Draht zu meiner Schwester. Ah ja, okay. So. Ja, da kannst du natürlich als Bruder, großer Bruder, du kannst dich nicht bedrängen. Was auf jeden Fall passieren sollte, das solltest du ja vorschlagen, dass die beiden in eine Beratungsstelle gehen sollten und sich über ihre Situation mal aufklären lassen sollten, vielleicht zum Pro Familia oder einer anderen Beratungsstelle, wo sie mit neutralen Menschen spricht, die ihr einfach mal alles erklären, was das bedeutet, was auf sie zukommt und ob sie es leisten kann und all die ganzen Sachen. War sie schon mal in einer Beratung, weißt du das? Ich glaube, in der Hinsicht noch nicht. Sie war halt wegen ihrer ganzen Schulfenzerei, weil sie damals halt am Caritasverband und so weiter hatte sie auch engen Kontakt aus dem Jugendamt mit okay, aber nicht wegen der Schwangerschaft jetzt. Nee, das ist auch ganz frisch. Also sie weiß es auch erst, der Ultraschall war jetzt vom 21. Wir werden dir jetzt mal, Roman, da kannst du deiner Schwester ein bisschen behilflich sein. Wir werden dir mal ein paar Beratungsstellen an die Hand geben, aus der Nähe deiner Schwester. Dann kannst du ihr die schon mal hinlegen und diesen Rat kannst du ihr wirklich guten Gewissens geben und zu sagen, geh mal dahin, das ist gut, sich da beraten zu lassen, das sind neutrale Menschen. Da kannst du ihr mehr helfen, als wenn du wahrscheinlich deine persönliche Meinung zu sehr an sie ranträgst, dann wird sie wahrscheinlich eh bunkern und sagen, nee, komm, lass mich in Ruhe. Ja klar, das ist auf jeden Fall eine Hilfe. Also die Zeit, wenn man noch eine Entscheidung treffen möchte in die eine oder andere Richtung, das ist halt auch schon in der 9. Woche, dann... Aber dann kann man das noch machen. Gut, Roman, dann biete ich dir das sehr gerne an. Du legst auf und du wirst von meiner Psychologin, der Claudia, zurückgerufen und die versorgt dich mit den entsprechenden Anlaufstellen. Okay, machen wir so. Alles Gute wünsche ich dir. Okay. Tschüss, ciao. So. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Tina. Tina ist 48. Guten Morgen, Tina. Hallo. Hallo, Tina. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Es geht um meine Tochter. Die ist 19 und hat Bulimie. Lange schon? Ja, also ich weiß es so seit einem Jahr. Wie stark ist die Bulimie denn ausgeprägt? Beschreib mal. Ich sage jetzt mal von 7 Tagen, 5 Tage isst sie. Also. Isst sie und erbricht oder was? Ja. Also sie von Nee, ich muss das mal. Nee, ich muss sagen, also wenn sie anfängt zu essen, dann isst sie auch 6-7 Stunden durch. Isst, bricht. Und wie oft kommt das in der Woche vor? 5 Tage. 5 Tage, so war es gerade gesagt von dir. Ja. Das ist, über so viele Stunden läuft das. Ja. Wohnt sie bei dir in der Wohnung noch? Ja. Das heißt, du kriegst das alles mit? Ja. Wie erlebst du das? Beschreib mal. Ja, das ist die Hölle für mich. Die Hölle für mich und ich weiß nicht, was ich machen soll. Das habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gehört, dass das über so viele Stunden dann dauert. Also sie isst, dann erbricht sie. Ja, dann kommt sie und isst weiter. Isst weiter und erbricht. Wieder und hin und her und so weiter. Ja. Und so weiter. Ja. wer besorgt und karrt denn die ganzen Lebensmittel ran? Sie sich selber. Was macht sie denn vom Beruf? Im Moment gar nichts mehr, weil sie seit Oktober krankgeschrieben ist. Und wer finanziert diese ganze Sache? Das weiß ich nicht. Sie selber. Also du gibst ihr kein Geld für Lebensmittel? Nein. Wie empfindest du? Ich kaufe auch nichts mehr ein. Ich selber esse auch nichts mehr. Ich habe innerhalb von, sag ich jetzt mal, 3 Monaten 20 Kilo abgenommen. Wer wohnt denn noch in dem Haushalt? Keiner, nur wir beide. Ihr beiden. Du bist allein Betreuung, allein erziehend quasi. Wobei erziehen sie ist 19 Jahre schon alt. Ja. Wie erlebst du das? Wie empfindest du das? Wenn deine Tochter in der... Wo ist sie überhaupt? In der Küche? Nee, sie ist oben in ihrem Zimmer. Also sie hat oben ihr Reich. Ach so. Und ich bin unten, aber sie kocht schon unten. Sie sagt dann zu mir, also sie will jetzt kochen, was sie auch nicht immer darf, wo ich dann manchmal sage, Feierabend, ich kann nicht mehr raus hier. Dann holt sie sich eben nur Süßigkeiten, Toast oder was weiß ich. Mhm. Aber es gibt auch schon Tage, wo sie kocht. Hast du sie auch schon gesehen, beobachtet, wenn sie das alles in sich reinschlingt? Ja. Welchen Eindruck hast du dabei? Erst zum Schluss. Wie wird's? Eigentlich schon, wenn sie dann 2-3 Stunden gegessen hat. Wenn sie schon 2-3 Stunden gegessen hat und zwischendurch schon irgendwann schon sich einige Male übergeben hat. Ja. Wie beschreib sie mal, wie sieht sie denn aus? Wie sieht das aus, wenn jemand dann... Wie im Wahn. Ist sie schnell? Ja. Sie schaufelt in sich rein? Ja. Spricht sie mit dir dann noch? Nein. Wie ist das dann, wenn sie zur Toilette geht? Was kriegst du davon mit? Ich krieg schon mit. Du hörst die Geräusche, die Brechgeräusche. Ich höre das, ja. Aber ich bin da auch, ich mache sofort den Fernseher aus und ich will es eigentlich auch hören. So, das ist sehr Weil ich immer Angst habe. Sie darf auch die Toilette gar nicht mehr abschließen. Du hast Angst vor was? Dass sie zusammenbricht. Wie schwer ist sie? Hat Normalgewicht. Ja, das ist ja oft bei Bulimikern so, weil eben nicht alles erbrochen wird, so ein bisschen immer drin bleibt. Ja. Das ist ja nicht so ganz dramatisch. Ja. Aber die Situation ist dramatisch bei euch, da gebe ich dir recht. Und das ist für dich auch ausgesprochen belastend und schlimm, so etwas mitzuerleben. Ja. Und du hast es gerade ja selbst schon gesagt, dass es auf dich das auch schon auswirkt, dass du kaum mehr isst. Warum? Weil du? Weil ich nichts mehr essen kann. Hast du mit ihr offen über alles gesprochen schon? Das angesprochen? Ja, das weiß sie. Was weiß sie? Dass ich nichts mehr essen kann. Nee. Sie sieht mich ja auch. Ja, nee, hast du sie angesprochen? Hast du ihr gesagt, du bist krank, was machen wir? Sie weiß ja, dass ich krank bin. Nein. Ich hatte ja Brustkrebs. Hast du auch gesagt, dass sie krank ist? Das weiß sie auch. Sie will auch in Therapie. Das heißt, du sprichst mit ihr über die Bulimie? Ja, auf jeden Fall. Was sagt sie denn dann? Dass ich sie in Ruhe lassen soll. Sie will in Therapie so schnell wie möglich. Sie hat keinen Spaß mehr am Leben, nur noch am Essen. Tut sie denn auch etwas dafür, dass sie in Therapie kommt? Sie hat einen Therapieplatz. Ah, ab wann? Das kann sich hinziehen. 6 bis 8 Wochen. Eine ambulante Therapie? Oder? Nee, stationäre. Ah ja. Ja gut, das ist ja schon mal ein Lichtblick. Da haben wir also viel drum gekämpft. Es wurde zweimal abgelehnt. Jetzt haben wir es endlich durch. Und eigentlich haben sie gesagt, 4. Kalenderwoche. Dann sind wir da auch hingefahren. Das ist 2,5 Stunden von uns entfernt. Und dann haben sie aber gesagt, nee, im Moment ist noch kein Platz frei, weil natürlich viele Verlängerungen kriegen. Wie lange wird sie denn da sein sollen, müssen? Erstmal haben sie gesagt 5 Wochen. Das ist doch schon mal sehr gut. Meine Ärztin sagt also mindestens ein Vierteljahr. Ja, das ist gut, dass sie es will. Es ist gut, dass ihr es eingefädelt habt und dass ihr quasi auch schon einen Termin habt, ungefähr wann sie kommen kann. Ja. Das ist doch schon mal sehr hilfreich. Ja. Es wäre viel schlimmer, wenn all das nicht der Fall wäre oder noch nicht der Fall wäre. Ja, aber wenn man das natürlich jeden Tag so durchmacht, ich selber habe ja gar kein Leben mehr. Jetzt hast du gerade schon Andeutungen gemacht, dass du selbst auch ziemlich angeschlagen bist. Hast du außer deiner Ärztin, Hausärztin vermutlich sonst noch Unterstützung von jemandem? Nein. Nur von Freundinnen vielleicht. Das ist so ein heftiger Fall, wo ich jetzt auch eigentlich sage, dass das vielleicht nicht im Sinne einer großen Therapie, aber dass du für eine gewisse Zeit auch eine psychologische Unterstützung brauchst. Sonst, ja, aber wie lange dauert das, bis ich das kriege? Das dauert ja meistens ein halbes Jahr. Ja, dann ist deine Tochter schon in der Klinik oder vielleicht schon wieder zurück. Ja. Das heißt, ihr müsst jetzt irgendwie sehen, und du musst irgendwie sehen, dass du jetzt über diese Wochen kommst, bis sie in die Klinik eingeliefert wird. Oder bis, schwer. Ja. Schwer. Warum überhaupt wohnt sie denn bei dir noch? Ja, sie war in der Lehre. Mein Mann hat uns oder mich verlassen. Es war ja alles in Ordnung. Sie war in der Lehre, sie hat, wie gesagt, oben ihre zwei Zimmer, wir haben hier unten gewohnt. Ist das eigentlich ein in der Lehre zieht man ja nicht aus. Ja. Ist das ein Haus, in dem ihr wohnt, oder eine große Wohnung? Ach, ja. Achso, ein Haus. Nee, ist ein Haus. Okay, verstehe. Dann zieht man noch nicht so schnell aus. Also, liebe Tina, ich halte mal fest, gut, dass deine Tochter jetzt in die Klinik dann bald kommt. Wir überlegen mal, was wir dir noch vorschlagen können, anbieten können, dass du über diese Zeit etwas geschützter hinwegkommst. Denn, das wäre schön. Ja, denn du brauchst, glaube ich, schon auch Unterstützung und Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ja, das höre ich. Das höre ich. Deshalb werden wir dich gleich zurückrufen, Tina. Okay. Ich bitte dich aufzulegen, du wirst zurückrufen. Ich wünsche dir alles Gute und deiner Tochter natürlich auch alles Gute. Dankeschön. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. 1.35 Uhr haben wir, 1.36 Uhr. Und es geht weiter mit Achim. Und Achim ist 73. Guten Morgen, Achim. Ja. Ja. Schönen guten Morgen, Domian. Ja, hallo Achim. Guten Morgen. Domian. Wir hatten im Jahre 2000 mal zusammen geredet gehabt. Oh, das ist lange her. Ja, das ist sehr, sehr lange her. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, der Mann mit die 50 gefälschten Markscheine. Der was mit? Mit die 50 gefälschten Markscheine. 50 gefälschte Markscheine? Nee, da habe ich das geimmert. Noch kommt es nicht ins... Da hatten wir mal drüber gesprochen, da ich 50 Markscheine in Berlin hergestellt hatte, ne? Ja. Und bin dann erwischt worden, ne? Ja. Und bin dann zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Ja. Von 4,5 Jahren, ne? Aber 2000, da hatten wir doch schon einen Euro. Das nee, das war vor 2000. Das war vor 2000, das war, okay. Also, das war kurz vor der Euro-Ende, ne? Und jetzt war es bei mir so, ich hatte eine Haftstrafe gekriegt von 4,5 Jahren, ne? Ja. Nochmal, eine kurze Frage noch, Achim. Das ist ja nun auch keine Leichtigkeit, einen 50-Mark-Schein oder einen 50-Euro-Schein heute herzustellen. Wie hast du das damals gemacht? Ja, ich bin gelernter Bühnenmaler. Ja, ich bin gelernter Bühnenmaler und habe hier im Schiller-Theater in Berlin die Kulissen gemalt, ne? Und das Malen war immer mein Hobby gewesen. Weißt du, das ist jetzt gerade so ein ganz klein bisschen dämmert bei mir, wo du das mit dem Schillertheater sagst. Das hast du damals auch erzählt, ne? Ja, ja. Aber erzähl nochmal weiter. Ja, und dann kam ich mit meinem Bruder zusammen, ne? Und mein Bruder, der war Grafiker von Beruf, ne? Ja. Ja, und dann hatten wir uns in der amerikanischen Gedenkbibliothek, hatten wir uns alle so erlesen, was man dazu braucht und so, ne? Und mein Vater, der hat bei Roter Print, das ist so eine Maschinenfabrik für Druck, Sachen, ne? Ja, ja. Hatte der gearbeitet, ja. Und dann haben wir uns die Maschine, die haben wir uns auf Teilzahlung gekauft. Ne? Mein Vater hatte die ein bisschen billiger gekriegt gehabt, weil er als Werksangehöriger war. Ja, und dann haben wir uns die Druckplatte selber hergestellt, ne? Also ein 50-Mark-Schein, ne? Wie viel insgesamt hast du oder habt ihr gedruckt? Also wir hatten 800.000 gehabt, ne? 800.000 Scheine? Ja, ja. Boah, das ist ja unfassbar. Ja, und wir sind durch einen guten Freund von uns sind wir aufgeflogen, ne? Wir hatten das Geld überall in Westdeutschland verteilt, ne? Also nicht in Berlin. Und wie habt ihr das denn verteilt, das Geld? Ja, also ich bin nach Stuttgart geflogen oder nach Köln geflogen oder nach München, ne? Und bin im Zigarettenladen reingegangen. Und damals gab es noch, das war ja 1969, ne? Ach, so lange ist das her? Ja, ja. Ach so. Und da gab es dann so eine... Bitte? Ich sag, so lange war das her mit den 50 Mark. So lange war das her, ja. Ah, ja, ja. Und dann haben wir uns Zigarettenbüchsen geholt, die haben damals 15 Mark gekostet, ne? Da waren 50 Stück drin. Dann haben wir 50 Mark genommen und dann 35 wieder zurück, ne? Wie viele Jahre ist es gut gegangen? Also, das ist, am 19. Mai 1972 sind wir aufgeflogen, ne? Ja. Also so. Von 69 bis 72, also 3 Jahre, ne? So, jetzt hast du mich im Jahre 2000 angerufen. Warum und warum meldest du dich heute wieder? Ja, das ist so gewesen, ich habe dann nach der Haftentlassung damals war Obdachlosigkeit noch strafbar gewesen, ne? Mhm. In Berlin. Mhm. Und war dann 20 Jahre lang obdachlos, ne? Ja. Und war am Bahnhof Zoo, ne, und so. Und bin dann auch durch die Bundesrepublik als Obdachloser gegangen und bin dann nach Köln gekommen, ne? Mhm. Und dort habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der hatte mir vom Bahnhof aus mit in seine Wohnung genommen zum Übernachten, ne? Mhm. Und der hatte abends Domian geguckt, ne? Mhm. Und da habe ich gedacht, Mensch, ob ich da auch mal anrufe, ich bin obdachlos und so, ne, ich bin ich bin ein Alkoholiker geworden, ne? Mhm. Ja. Und vielleicht können die mir helfen, ne? Ja. Ja, und dann habe ich mit dir gesprochen gehabt, ne? Mhm. Dann hatten wir uns ein bisschen unterhalten und habe ich mich das erste Mal so richtig geoutet, dass ich Alkoholiker bin, ne? Mhm. Ja. Ja, und dann hattest du mich gefragt, was ich jetzt nun weitermachen wollte, ne? Mhm. Dann habe ich gesagt, na, ich weiß nicht, ich muss ja dann wieder auf die Straße zurück, ne? Mhm. Bei dem jungen Mann konnte ich nicht mehr, also nur bis zum nächsten Morgen bleiben, ne? Mhm. Ja. Ja, und dann hattest du mir, aber weil ich so ein bisschen deprimiert war am Telefon, hattest du mir mit deinen Psychologen verbunden gehabt, ne? Ja. Ja, und die hatte mich dann zurückgerufen und dann hatte sie mir eine Adresse gegeben gehabt, und zwar vom Johanneshaus in Köln. Ja, genau. Ja. Das ist so ein Obdachlosenheim, ne? Ja, ja. Also man kann da eine Nacht übernachten, man kann aber auch, wenn man da arbeitet, da bleiben, ne? Mhm. So, und dann nächsten Tag bin ich gleich hingegangen da zum Johanneshaus, ne? Ja, ja. Und hab dort mit einem Pastor gesprochen, und war so ein Bruder, haben die sich genannt, ne? Mhm. Und da hat er gesagt, Mensch, wenn du willst, kannst du hier bleiben, ne? Mhm. Ja, und dann bin ich dort praktisch, ich brauchte nicht eine Notübernachtung, sondern ich konnte gleich im Haus mit so einem Dreibettzimmer. Und dann musste ich dort arbeiten ein bisschen, denn wir hatten so eine Werkstatt gehabt, ne? Mhm. Und dann habe ich da war so ein Sozialarbeiter, der Herr Kühnert, und mit dem habe ich gesprochen, hat er gesagt, ob ich eine Entgiftung machen nicht wollte, ne, und eine Therapie, ne? Mhm. Dann habe ich gesagt, na, das wäre schön, ob ich das kriegen würde, ich habe das Wort noch nie gemacht, ja. Ne? Ja, und dann hat er mich hingefahren nach Düren, das ist zwischen Köln und Aachen, genau. Der Landesklinik Düren. Ne? Ja, nicht weit weg von Köln, ja genau. Ja, das waren so 40 Kilometer, glaube ich, oder was. Ne? Mhm. Ja, und dann habe ich dort die Entgiftung gemacht und habe meine Therapie gemacht, 9 Monate lang. Ne? Mhm. Klingt ja alles sehr gut. Ja, und bin dann nach Berlin wieder zurück. Ne? Ja. Aber bin aber nicht mehr zum Bahnhof Zoo hingegangen. Ne? Ja. Sondern ich habe mir eine Ladenwohnung gesucht. Ne? Mhm. Und dort, das war in Berlin Wedding, das ist so ein Problembezirk. Kenn ich. Und Wedding. Hm. Ja, kenne ich, ja. Und dort wurde dann so ein Quartiersmanagement gebildet, ne? Mhm. Ja, und da konnten Bürger so einbringen, weil ich ja nur Weddinger Junge bin, mhm. was man da so machen könnte, um den Bezirk wieder ein bisschen aufzufrischen, ne? Ja. Und da habe ich gesagt, Mensch, ich bin trockener Alkoholiker, lass uns doch so eine Beratungsstelle aufmachen, ne? Sehr gute Idee. Ja. Und das wurde dann vom Amt bezahlt, also von der Stadt, ne? Ja. Vom Bund jedenfalls, ne? Genau, ja. Ja, und dann haben sie mir den Laden besorgt und dann habe ich den Laden aufgemacht. Das war ein Treffpunkt für Alkoholkranke, ne? Das ist ja eine tolle Geschichte. Ja. Da hast du dich wirklich so richtig allmählich wieder hoch berappelt. Ja, ja. Und machst du diesen Laden heute immer noch? Ja, das ist so. Ich hatte Selbsthilfegruppen gemacht vom Krankenhaus aus, ne? Mhm. Wir sind dort vorstellen gewesen. Die kamen dann dreimal die Woche zu uns, ne? Mhm. Ja, und das wurde vom Senat ja gefördert. Aber die Förderung ist dann eingestellt worden, ne? Mhm, mh. Und zwar ich bin ein Nachbarsjunge von Harald Junke, von dem Schauspieler. Ja, ja. Ja. Und der hatte mich, wo er noch gelebt hatte, hatte der mich gefördert, ne? Mhm, mh. Also der hat mir ich brauchte nicht die Miete bezahlen, sondern nur die Nebenkosten, ne? Mensch, Achim, das ist eine richtig tolle Geschichte. Ja. Du hast ja verrückteste Sachen in deinem Leben gemacht und dann warst du so weit unten und dank euch. Naja, das Johanneshaus hier auch in Köln. Ja, das auch natürlich. Ne? Die haben dich ja richtig dann weitergeführt. Ja, ne? Ich war schon dreimal da wieder zu Besuch, ne? Super, super. Ja. Die schöne dann Geschichte. Dann war das so gewesen, dann ist ja der Harald Junke verstorben, ne? Ja. Und dann wurden die Zahlungen natürlich eingestellt, ne? Mhm. Dann konnte ich das nicht mehr bezahlen und dann musste ich den Laden aufheben. Ich hatte eine Weile einen Verein gegründet, ne? Mhm. Aber die hatten auch alle kein Geld. Und dann bin ich von Berlin, ich hatte dann durch Internet eine Frau kennengelernt, die hatte mich ein bisschen unterstützt. Mhm. Die wohnt hier in Helmstedt, wo ich jetzt wohne, ne? Ja. Und bin dann hier jetzt zu ihr hingezogen und habe jetzt hier wieder so einen Laden. Ne? Du bist ja ein aktiver Typ. Ja. Und du hast dich nicht unterkriegen lassen. Nee, das habe ich leider, Gott sei Dank nicht. Sehr, sehr, sehr schön. Und sehr schön, dass du dich nach so vielen Jahren hier nochmal gemeldet hast. Ja. Und uns eine Rückmeldung gibst. Was das Wichtigste dabei ist, Domian, dass du mir viel Kraft gibst. Und zwar so, ich habe dich durch dein Facebook, habe ich dein Gesicht abgemalt, ne? Aha. Ja, ich kann ja so Porträts malen. Ach so, ja. Und der hängt bei mir über den Schreibtisch. Ach, das ist aber eine große Ehre. Wenn es mir wirklich mal ein bisschen schlechter geht, ne, dann gucke ich mir das an, ne. Ja, das vielen, vielen Dank. Also das ist eine sehr große Ehre und ich freue mich wirklich, dass wenn du mal, wenn du mal Zeit hast, kannst du ja mal bei Joachim Brun gehen und da Facebook mal gucken, da ist alles von mir. Da ist auch die Maschine abgebildet und das Kriminalmuseum in Berlin, wo die Scheine ausgestellt sind, ne, die Druckplatte und alles. Ne? Das mache ich sehr gerne. Noch eine Frage zu der Geldfälscherei damals. Ja. Ihr habt ja dann so wahnsinnig viele Scheine gedruckt. Wo sind die alle geblieben zum Schluss? Ich habe die ja überall auf Konten gehabt, ne? Sind die Konten alle aufgelöst worden? Ja, das größte Konto habe ich gehabt, das war eine Sparkasse da am entweder Heumarkt oder Neumarkt heißt das, ne? Da habe ich das meiste hingebracht gehabt, ne? Du hast nichts dann irgendwie versteckt und später nochmal verwendet? Nein, ich hab ganz normal gelebt, ne? Ganz normal gelebt. Ganz normal. Ja. Also mal eine Hose gekauft, ein paar Schuhe. Ja. Ne? Mensch, ja. Achim, schön, dass du nochmal angerufen hast. Wünsche dir von Herzen alles Gute und ich guck mal nach. Ja, ich wollte bloß mal erzählen, dass auch mal so ein Feedback rüberkommt, ne, was aus Leuten geworden ist, die mal super angerufen hat. Super, finde ich ganz toll, weil wir auch oft die Fragen von Zuschauern und Zuhörern kommen. Mensch, was ist denn vielleicht aus dem geworden und jetzt haben wir wieder eine Geschichte gehört. Sehr schön, vielen, vielen Dank. Gut, Domi. Alles Gute. Domi, bleib schön gesund, das schön gut an das Team, ne? Mach ich, richtig geil aus. Tschüss, ciao. Das ist eine tolle Geschichte. Der Achim. Jetzt ist Petra hier und die Petra ist 53. Guten Morgen, Petra. Ja, guten Morgen, Thomian. Liebe Petra, was geht's bei dir? Vorletzte Woche hattest du doch ein Bild eingeblendet bei deiner Themenwoche. Ja. Und da waren Bärchen, die erzählten, die hatten Sex mit anderen. Ach so, ein älteres Paar. Genau. Ein älteres Paar, die ganz offen mit ihrer Sexualität umgingen und auch andere Liebhaber dem jeweils anderen gönnten. So war's. Ja, genau so war das. Jetzt will ich dir mal eine Geschichte erzählen von mir. Ich bin sehr gespannt. Ich habe durch Freunden jemanden mal kennengelernt, den ich ganz blöd fand. Und eineinhalb Jahre später bin ich mit ihm auf einer Veranstaltung gegangen, weil meine Freunde nicht mitgegangen waren. Mhm. Und da musste ich mich, also sozusagen ihm wieder, habe ich mich ihm wieder genähert. Mhm. Und wir kamen dann ins Gespräch und da er wusste, dass ich schon seit längerem keinen Sexpartner mehr hatte, meinte er, ja, ich könnte doch eigentlich mit ihm einfach nur Sex haben und sonst weiter nichts, Gefühle ausschalten. Mhm. Denn er hat ja schließlich zwei andere Frauen gelegentlich auch noch. Also war ich dann kurze Zeit eine von dreien. Und du hast dich darauf eingelassen? Ja, klar, ja. Ich hatte ja niemanden. Na gut, wenn er dir gefallen hat, dann war es ja okay. Ja, klar, also war ich ja ganz nett, ein ganz erfahrener, toller Mann. Das war die beste Zeit meines Lebens. Ja. Und das Einzige, was mir nicht gepasst hat, ist, dass ich eine von vielen war, oder von dreien. Mhm. Und habe immer gesagt, ne, deine Zeit ist gezählt. Naja gut, jetzt habe ich vor kurzem, ich meine, das war alles im November, Dezember letzten Jahres, jemanden anders kennengelernt. Also von dem bist du dann wieder weg? Ja. Bist du von dem weggegangen, von dem gerade besagten Mann? Ja, weil ich ja jetzt jemanden anders dann kennengelernt habe. Verstehe, jetzt ist also jemand Neues da, ja? Und? Ja, und das ist zwar ganz knapp hintereinander, aber jetzt habe ich genau das Gegenteil. Ich hatte so einen tollen, erfahrenen Mann, wo es wirklich Spaß gemacht hat und wirklich super gewesen wäre mein Mann gewesen. Und jetzt habe ich einen ganz schüchternen, zurückhaltenden und wenig erfahrenen. Und das... Jetzt bist du andere Sachen gewöhnt, ne? Ja, ganz klar. Mann, wie alt ist jetzt der Neue? Sag mal, Ende 50. Ende 50, aber ein schüchterner Knabe. Ja, ganz genau, mit wenig Erfahrung. Und du langweilst dich ein bisschen? Noch nicht, aber... Das eine ist erst vorbei, das andere fängt erst an. Also es ist doch Wahnsinn, was ich dann trotzdem noch erlebe, wo ich nachher sage, erst hast du 2,5 Jahre gar keinen. Ja. Und jetzt kommen sie hintereinander und dann gleich das krasse Gegenteil vom anderen. Bist du denn jetzt in den Neuen verliebt? verliebt. Also ich finde ihn ganz toll und ich hoffe auch, und ich weiß auch, dass er mich mehr mag wie ich ihn. Und ich hoffe, dass ich mich ja doch ein bisschen schuld. Also es geht über die. Weil er hätte das verdient. Ah, ja. Es geht schon über die reine sexuelle Anziehung hinaus. Es könnte sein, dass sich da eine richtige Beziehung entwickelt. Ja, ich hoffe doch. Ja, ich hoffe, dass ich so lange durchhalte. Wäre das jetzt für dich jetzt, nehmen wir mal, wir spielen es mal nur so durch. Du hast jetzt, wäre das für dich eine Option, beide Männer zu haben zu wollen? Nein. Nein. Ich bin vom Land. Also wer mich kennt, weiß, dass ich jetzt dran bin. Du meinst also ihr Mädchen vom Land, ihr seid ordentliche Mädchen. Ihr habt nur einen Mann. Nicht immer. Aber ich bin jetzt in einem Alter, wo ich einfach sage, warum soll ich so viel wechseln? Natürlich. Aber ich meine, du musst natürlich auch zufrieden sein. Und wenn der Neue dich nicht richtig, der muss dich ja richtig befriedigen. Sprechen wir es doch offen aus. Kannst du dem nicht noch ein paar Tricks beibringen? Du bist doch jetzt sehr erfahren. Da getraue ich mich ja gar nicht. Ich habe Angst, der reißt aus. Wer weiß, vielleicht findet ihr das auch ganz scharf, wenn du ihn ein bisschen mehr kitzelst. Und Das habe ich. Ich versuche es ja immer so auf die ganz vorsichtige Art, wo ich dann sage, du brauchst mir nicht mein Nachthemd streicheln, du kannst drunter gehen. Also es ist so ein ganz braver Blümchensexmann. Ja, das mag ich nicht. Also, dann lieber gar keinen. Ja, aber da musst du es dir genau angucken, Petra. Das ist jetzt noch lustig, aber wenn du nach einem Jahr dich da wirklich sehr, sehr langweilst diesbezüglich, dann hat das keine Perspektive. Das weiß ich auch. Ja, das weiß ich auch. Ja. Also ich meine, er hat für mich also innerlich, sag mal, bis Ostern. Hast du ihm gegeben? Ein bisschen. Ja, innerlich schon gegeben. Ja, es ist ein ganz toller Mann eigentlich. Ich verstehe das gar nicht, dass die Frauen den gar nicht haben wollen. Ja, vielleicht genau deshalb, weil er vielleicht ein bisschen sehr langweilig im Bett ist. Kann ja sein. Aber dann hast du eigentlich nichts zu verlieren. Wenn du dir jetzt schon gesagt hast, ich geb mir jetzt bis Ostern, dann kannst du doch jetzt mal so ein bisschen die Sau rauslassen und mal gucken, wie der reagiert. Na, du gibst mir gute Ratschläge. Ja, also ich meine, wenn du sollst alle Möglichkeiten ausprobieren, vielleicht geht der Knoten dann auf bei ihm und ihr seid das Traumpaar. Ich hoffe es. Und wenn er weg ist, ist er drück weg. Drück mir die Daumen. Ich drücke dir die Daumen und wünsche dir alles Gute und viel Glück und guten Sex. Ja, danke. Petra, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Anja, 42. Guten Morgen, Anja. Guten Morgen. Hallo, Anja. So, über was reden wir beide? Es geht darum, dass ich 2005 das erste Mal eine Diagnose als Brustkrebs bekommen habe und dass ich mehrmals Rezidivs hatte und dass ich einfach Ich bin ein bisschen nervös, Entschuldigung. Ich frage ganz einfach mal, dann geht's einfacher. 2005 die Diagnose. Bist du operiert worden? Ja, ich bin. Also 2005 habe ich mich erstmal, habe ich eine Chemo bekommen. Die habe ich ganz mies vertragen und habe mich dann erstmal zurückgezogen und von der Schulmedizin abgewendet und habe erstmal ganz viel alternativ gemacht. Und dann war aber dieser Knoten einfach immer noch in der Brust sehr, sehr da und hat auch dann angefangen, irgendwann richtig weh zu tun. Und dann bin ich operiert worden. Dann ist es halt so, ich hatte zwei Meinungen und habe mich für die Entscheidung dann entschieden, die Brust amputieren zu lassen. Und dann ist sie wieder... Eine Brust ist amputiert worden. Genau, eine Brust ist amputiert worden. Dann ist sie wieder aufgebaut worden. Und ist dann erstmal ist ein Platzhalter reingekommen und irgendwann kam dann ein Implantat rein. Und nachdem alles fertig war, noch das i-Tüpfelchen, die Pigmentierung der Brustwarze, ist dann das erste Rezidiv gekommen. Das war ungefähr 2,5 Jahre danach. In der anderen Brust? In der gleichen, in der Narbe. Es war ein Narbenrezidiv. Das ist dann so gewesen, dass ich dann wieder eine Chemotherapie machen musste. Und diesmal habe ich das alles durchgezogen, weil ich gesagt habe, ich habe das damals alles nicht gemacht und vielleicht ist es deswegen, habe ich mir dann auch selber noch so ein bisschen Vorwürfe gemacht. Und hat die Chemotherapie angeschlagen? Die Chemotherapie hat dann angeschlagen, ja. Das heißt, musstest dann nicht nochmal operiert werden? Doch, ich musste nochmal operiert werden und bin dann auch groß operiert worden. Ich habe es damals nämlich dann mit Eigengewebe gemacht, aus dem Bauch heraus. Dann ist der ganze Bauch versetzt worden, sozusagen in die Brust. Das war eine sehr große OP. Ich habe es aber trotzdem alles noch immer sehr gut überstanden und ich war auch immer noch relativ positiv und habe immer so Kopf nach vorne. Ich habe immer viel gekämpft und habe immer geglaubt, ich schaffe das alles. Und in welchem Jahr sind wir jetzt ungefähr, was du gerade erzählt hast? Also es fing 2005 an und genau, dann diese große Operation, wann war das? Die war 2009. 2009. Nun haben wir 2014. Wie geht es dir heute? Also es ist so, dass ich 2011 dann große Metastasen bekommen habe in der Lunge. Und in den Knochen, ich bin damals wirklich dem Tod von der Schippe gesprungen. Da habe ich bin nur noch am Sauerstoffgerät, habe ich gelegen. Ich habe selbst nicht mehr atmen können und bin ins Krankenhaus gekommen. Und habe mich wieder erst total gegen eine Chemo geweigert, weil ich wusste, dass ich damals die Chemo ganz schlecht vertragen habe. Musste die auch abbrechen bei diesem zweiten Mal und habe dann jetzt gedacht, wenn es mir jetzt schon so schlecht geht und ich nochmal eine Chemo machen soll, wie soll ich das verpacken? Und habe das aber dann ja ganz knallhart eigentlich von meinem Onkologen damals gesagt bekommen, wenn ich jetzt keine Chemo mache, kann er nichts mehr für mich tun. Dann wird er mich nach Hause schicken. Ist es ja einige Zeit vergangen bis heute. Wie ist es denn heute aktuell? Also heute aktuell ist es so, dass ich jetzt gerade wieder, also ich lebe seitdem mit Knochenmetastasen. Die Lunge ist frei geworden und seitdem lebe ich mit Knochenmetastasen, mit Morphium sehr schwer. Ich habe viele Auf und Abs und es ist so, dass ich wirklich oft in richtig tiefen Löchern hänge, weil mein Leben ist einfach überhaupt nicht mehr so, wie es mal war. Es ist nicht mehr, ich kann überhaupt nicht mehr spontan sein, ich kann nicht mehr aktiv sein. Und jetzt ist es so, dass ich im Dezember wieder eine OP machen musste, weil sich mein Eigengewebe in der Brust verkapselt hat, extrem. Und ich musste das alles wieder rausholen lassen und habe nach der OP ganz, ganz starke Schmerzen am Ischiasnerv hinten. Und dann hat sich jetzt halt herausgestellt, dass entweder ist es durch eine falsche Lagerung entstanden während der OP. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass ich jetzt wieder vor einer neuen Bestrahlung stehe, weil ich massive Schmerzen im Moment nehme, ich so nochmal mehr Morphium, als ich die ganze Zeit schon genommen habe. Und ich muss dazu sagen, ich habe 4 Kinder. Ich bin teilweise wirklich am Boden zerstört und ich kann meinen Kindern überhaupt keine richtige Mutter mehr sein. Wie alt sind deine Kinder? Von welchem Alter bis welchem Alter? Meine erste ist 22 und dann habe ich eine von 19, 13 und 10. Naja, das heißt, die sind noch zu Hause und um die musst du dich auch kümmern. Ist dein Mann auch bei dir noch? Ja, mein Mann ist bei mir. Steht er zu dir? Der steht zu mir, ja. Der geht allerdings arbeiten und ist ja dann auch abends nur zu Hause. Aber ich erahne nach dem, was du jetzt erzählt hast, dass das eine ganz furchtbare Situation für dich ist und du schon einen schlimmen Leidensweg hinter dir hast. Und jetzt wieder, oder die Metastasen in den Knochen, gibt es da keine Hoffnung, dass man die ganz wegbekommt? Nee. Nein. Also ich bin eigentlich in Dauertherapie. Entschuldigung. Man hat mir auch gesagt, dass eine Heilung eigentlich, dass davon abzusehen ist. Das ist eigentlich nicht mehr in Aussicht. Also es ist so, dass ich jetzt alle 3 Wochen einen Blocker bekomme, also eine Herzeptin, das ist eine Antitherapie es geht jetzt darum, dass man deine Lebensqualität so gut wie möglich versucht zu stabilisieren. Richtig, genau. Aber du musst also halt sehr starke Schmerzmittel nehmen, weil du sonst nicht aushalten würdest vor Schmerzen. Genau. Kannst du denn überhaupt noch so deinen Alltag einigermaßen leisten? Nein. Das ist gerade so, das kann ich eben nicht. Ich habe gerade heute noch mit meinem Mann gesprochen, habe noch gesagt, ich bin gar nicht mehr in der Lage, für mich selber irgendetwas zu tun. Wenn ich hier für mich alleine bin, dann liege ich eigentlich nur noch in meinem Bett rum und kann keine klaren Gedanken so mehr fassen oder kann überhaupt nicht mehr für mich mal für mich selber was regeln. So, dass ich mal oder für mich selber mal eine Entscheidung fälle, ja, zu sagen, man muss ja auch, geh mal raus oder tu mal irgendwas. Ja, man muss ja auch sehen, dass das eine unglaubliche seelische Belastung ist, seit 2005 diese schwere Krankheit zu haben und sich damit rumzuschlagen. Ja. Anja, jetzt tut mir das wahnsinnig leid, weil diese Sendung jetzt hier vorbei ist. Aber ich möchte dich nicht einfach so abfertigen. Ich bitte dich sehr herzlich aufzulegen und dann wirst du wieder angerufen von uns. Alles klar. Von hier, jetzt muss ich mich von dir verabschieden und wünsche dir viel Kraft und wirklich von Herzen alles Gute. Dankeschön. Wir melden uns gleich bei dir. Okay, tschüss. Danke. Tschüss. In der Technik heute Nacht Moritz Güldenring. Morgen sind wir wieder da. Eine Radio 1 Live, eine über der Fernseh.